Denn das Leben ist ein zerbrechliches Brett mit Regeln, die kaum jemand achtet. Sand, der die Liebe unterschätzt, wo das Gras des Schmerzes zu keimen beginnt. Du lebst als Wissen im Herzen der Menschen, in ihren Niederlagen und Versöhnungen, in den Geheimnissen tiefen Nachdenkens Stimmen, die unerschütterlich Gerechtigkeit verkünden. Oase und Frieden für die Gefallen, der Geber des Nötigen im Verborgenen, König, der die Schläge meines Lebens lindert und sanft meine Fehler berichtet. Du herrschst in erhabenen Zitadellen, geformt aus beleidigter Fantasie, eine Wirklichkeit nicht weniger wahr als das Real. Der Schöpfer, der alles Leid getragen hat, und in unserer Gemeinschaft, im Haus von uns beiden, schaffen wir den großen Canyon des Geistens, ein Raum, den keine Philosophie schenkt. Desjenigen, der dein Gefühl in sich bewahrt. Oase und Frieden für die Gefallenen, der Geber des Nötigen im Verborgenen,